Kundgabe 5433. Empfangen durch Bertha Dudder am 9.07.1952. Vorzeitiger Abruf. Große Barmherzigkeit muss ich noch walten lassen und viele Gnaden verschenken, um die Menschen vor dem letzten Sturz zu bewahren. Ich muss viele Menschen vorzeitig abrufen und vielen in ungewöhnlicher Not nahetreten, ansonsten sie dem ausgeliefert wären, der sie verderben will. Es wird ein großes Wehklagen sein auf der Erde, denn die noch lebenden Menschen wissen nicht, dass es ein Gnadenakt meinerseits ist, wenn ich das Leben derer beende, die sie beklagen. Sie wissen nicht, dass sie mir danken sollten, weil ich in erbarmender Liebe an ihnen ein Liebeswerk tue. Sie wissen nicht, dass die Zeit bald beendet ist, die ihnen selbst noch gewährt ist. Ich aber weiß um jede menschliche Regung. Ich weiß es, wo noch die Möglichkeit besteht, im jenseitigen Reich auszureifen, was aber dann auf Erden nicht mehr möglich wäre, sondern mit Sicherheit ein Absturz in die Tiefe erfolgen würde, wenn ich jene Menschen am Leben ließe. Glaubet es, ihr Menschen, dass ich mit Liebe und Geduld um eure Seelen bemüht bin. Glaubet es, dass ich nicht verdamme, sondern zu retten versuche, bis zum Ende, und dass ich sehr wohl weiß, welcher Mensch in Gefahr ist, verloren zu gehen, wenn ich ihm nicht den letzten Rettungsanker zuwerfe, den leiblichen Tod, um im geistigen Reich noch zum Leben erwachen zu können. Meine Liebe höret niemals auf, und je größer die geistige Not meiner Kinder auf Erden ist, desto mehr tritt meine Liebe und Barmherzigkeit in Erscheinung, auch wenn ihr Menschen dies nicht erkennet. Ich will nicht euren Untergang, ich will euren Aufstieg. Ich will nicht, dass ihr in Finsternis versinket, sondern ich will, dass ihr in lichte Höhen eingeht. Und was ich noch tun kann für euch und euer ewiges Leben, das tue ich wahrlich in der Zeit bis zum Ende, wenngleich es euch als Grausamkeit erscheint, weil ihr nicht um die Tiefe meiner Liebe wisset, die alle meine Geschöpfe umfasset. Ich überlasse euch nicht kampflos meinem Gegner, doch nur mit Liebe kann ich ihm gegenübertreten und also auch aus Liebe euch abrufen, wenn ihr auf Erden nur noch den Tod zu erwarten habt, den geistigen Tod, der so entsetzlich ist, dass es mich erbarmet und ich euch davor bewahren will. Meine Gnade und Barmherzigkeit werdet ihr Menschen erfahren können, bis zum Ende. Doch wo ich puren Teufel gegenübertrete, wird auch diese meine Gnade und Barmherzigkeit zurückgewiesen. Und dann schaffen sie sich selbst ihr Los. Denn so ich diese Menschen vorzeitig abrufe, wäre ihnen auch im geistigen Reich kein Aufstieg möglich, weil sie unentwegt der Tiefe zustreben und einmal doch wieder den Weg der Bannung gehen müssten. Den Weg durch die harte Materie, die immer der Aufenthalt des Geistigen sein wird, das völlig verhärtet ist und endlos langer Zeit bedarf, bis sein Widerstand gebrochen ist und es wieder aufwärts streben kann. Es ist dies unwiderruflich das Los derer, die auf Erden versagen. Und darum will meine Barmherzigkeit und Gnade euch Menschen noch zu bewahren suchen vor diesem Los. Darum wird noch viel Leid und Not über die Erde gehen, bevor das Ende gekommen ist. Amen.